um das schöne grüne Band, das es verbleicht hier an der Wand. Ich hab das Grün so gern, ich hab das Grün so gern. So sprachst du, Liebchen, heul zu mir, gleich knüpf ich's ab und send es dir. Nun hab das Grüne gern, nun hab das Grüne gern. Ist auch dein ganzer Liebster weiß, soll Grün doch haben seinen Preis. Und ich auch hab es gern, und ich auch hab es gern. Weil unsere Lieb ist immer grün, weil grün der Hoffnung fernen blüht. Drum haben wir es gern, drum haben wir es gern. Nun schlinge in die Locken dein das grüne Band gefällig ein. Du hast ja's Grün so gern, du hast ja's Grün so gern. Dann weiß ich, wo die Hoffnung wohnt, dann weiß ich, wo die Liebe thront. Dann hab ich's Grün erst gern, dann hab ich's Grün erst gern.